Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die Frage nach der Gerechtigkeit hat die Menschen in allen Epochen und Kulturen beschäftigt. Von antiken Denkern wie Platon oder Aristoteles bis in unsere heutige Zeit. Auch unser Symbol für Gerechtigkeit stammt noch aus der Antike. Die römische Göttin Justitia. Wir kennen sie zum Beispiel als steinerne Statue vor Gerichtsgebäuden. In den meisten Darstellungen hält Justitia eine Waage in der Hand. Denn bei der Gerechtigkeit geht es um eine Balance, einen Ausgleich verschiedener Interessen. Ihre Augen sind mit einem Tuch verbunden. Was das bedeutet, erklärt Ottfried Höffe, Professor für Philosophie an der Universität Tübingen. Das soll sagen, nicht, dass sie blindlings Entscheidungen fällt, sondern dass sie Entscheidungen ohne Ansehen der Person fällt. Dass Reiche und Arme, Mächtige und Machtlose nach denselben Rechtsgrundsätzen beurteilt werden. Justitia ist das Symbol für ausgleichende Gerechtigkeit in einem ganz konkreten Fall. Dieses Bild überträgt nun Rawls auf die Wahl einer Gesellschaftsordnung, auf die Wahl von Gerechtigkeitsgrundsätzen. Gemeint ist der Philosoph John Rawls. Ihn bewegt die Frage, wie können Menschen gerecht in einer Gesellschaft zusammenleben? Um sich einer Antwort zu nähern, schlägt er folgendes Gedankenexperiment vor. Alle Mitglieder einer Gesellschaft versammeln sich, um die grundlegenden Regeln für ihre Gemeinschaft festzulegen. Wer bekommt wie viel Macht? Wie wird das Einkommen verteilt? Wie viel Freiheit erhält jeder Einzelne? Rawls geht davon aus, dass alle Beteiligten das Beste für sich herausholen wollen, dass sie also versuchen werden, das eigene Wohl zu maximieren. Die Reichen wollen wenig Steuern zahlen. Die Ärmeren sind eher für mehr Steuern, damit Geld vorhanden ist für den sozialen Ausgleich. Die Akademiker beanspruchen die einflussreichen Positionen, die Hilfsarbeiter wollen mehr Mitspracherechte und ordentliche Löhne. Wie kann man nun zu einem gerechten Ausgleich der verschiedenen und manchmal sogar gegensätzlichen Interessen kommen? Rawls schlägt vor, und das ist gewissermaßen der Trick an der Sache, dass die Mitglieder der Versammlung nicht wissen, wie ihr Leben in der Gesellschaft, über die sie abstimmen, aussehen wird. Ein fiktiver Urzustand also, in dem zunächst einmal alle Menschen gleich sind. Sie wissen also weder, ob sie in einer traditionellen Agrargesellschaft oder einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft leben. Und vor allem wissen sie nicht, welche Position sie haben. Sind sie in der privilegierten Position eines Picasso, Einstein oder eines Rockefellers? Oder gehören sie zum Mittelmaß oder zu den ärmeren Leuten? Rawls nennt das den Schleier des Nichtwissens. Wobei er dieses Nichtwissen sehr weit fasst, erklärt Susan Neiman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Wir wissen nicht, wie klug oder dumm wir sein werden. Wir wissen nicht einmal, wie viel Risikobereitschaft wir haben. Wir wissen auch nicht, was unser Begriff vom guten Leben sein werden. Das Nichtwissen umfasst also Materielles, Geschlecht, Hautfarbe, aber auch Charaktereigenschaften, Einstellungen und Intelligenz. Jedes Mitglied der Versammlung wird sich nun überlegen, wie sieht mein Leben aus, wenn ich zu denjenigen gehöre, die es nicht so gut getroffen haben? Wenn ich arm, ohne Ausbildung und dazu vielleicht noch mutlos bin? Welche Chancen und Möglichkeiten hätte ich dann in dieser Gesellschaft? Dadurch, dass sich jeder in die schlechter Gestellten gewissermaßen hineinversetzt, einigen sich die Mitglieder der Versammlung schließlich auf Grundsätze, die für jeden in der Gesellschaft annehmbar sind. So jedenfalls argumentiert Rawls. Die Mitglieder legen also Grundsätze fest, die gerecht sind. Und zwar nicht aus Nächstenliebe oder Gutmenschentum, sondern schlicht aus eigenem Interesse. Schließlich könnte es jeden von ihnen treffen, zu den Benachteiligten zu gehören. Der Schleier des Nichtwissens ist der Kern von Rawls Theory of Justice, zu Deutsch Theorie der Gerechtigkeit. Das Buch erschien 1971 und sorgte für weitreichende Debatten. Er hat ein monumentales Werk geschrieben zur Theorie der Gerechtigkeit und damit in die politische Philosophie wieder eine normative, eine moralische Perspektive eingebracht, entlang des Begriffs der Gerechtigkeit, vor allem einer politischen Gerechtigkeit. Rawls Theorie der Gerechtigkeit führte zu einem Paradigmenwechsel in akademischen Kreisen. Damit gelingt ihm, in den Wirtschafts-, Sozial- und rechtswissenschaftlichen Debatten den Begriff der Gerechtigkeit einzubringen. Der war gewissermaßen vorher verpönt. Nach dem Grundsatz der Wertfreiheit sprach man nicht über Werte wie die Gerechtigkeit, man sprach allenfalls über Methodengesichtspunkte. Und seit Rawls ist es gewissermaßen hoffähig wieder, über Gerechtigkeit zu sprechen. Und es gab dann Debatten. Also ein ungewöhnlicher Einfluss auf die amerikanischen, die europäischen und man muss sagen auch die weltweiten Debatten. Auch außerhalb der akademischen Welt hat Rawls Buch viele Menschen bewegt. Unter den Gegnern des rassistischen Apartheid-Regimes in Südafrika soll seine Theorie der Gerechtigkeit viele Leser gehabt haben. Und sogar der Supreme Court, das oberste Bundesgericht der USA, hat sich in einem Urteil auf Überlegungen von ihm berufen. Eine besondere Ehre. Denn so etwas kommt äußerst selten vor. Als die Theorie der Gerechtigkeit erscheint, lehrt Rawls bereits seit einigen Jahren als Professor an der Harvard University. Bis dato war er aber eher unbekannt. Das ändert sich nun schlagartig. Sein Buch ist im Laufe der Zeit in 27 Sprachen übersetzt worden. Es gilt als eines der einflussreichsten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der politischen Philosophie trägt heute den Titel Von Platon bis Rawls. Ob er selbst damit gerechnet hat, dass sein Buch so viel Aufsehen erregt? Im Vorwort der Theorie der Gerechtigkeit schreibt er, bescheiden wie er war, die Theorie trägt stark kantische Züge und ich kann für meine Auffassungen keinerlei Originalität beanspruchen. Die wichtigsten sind klassisch und allgemein bekannt. Keinerlei Originalität? Das ist arg untertrieben. Andererseits halten es aber tatsächlich viele für sein großes Verdienst, dass er verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Ideen unterschiedlicher Denker in seine Theorie integriert. Das gilt sogar für die beiden großen politischen Ideologien der damaligen Zeit. Anfang der 70er Jahre stehen sich die Marktwirtschaften des Westens und die sozialistischen Staaten des Ostens noch in feindseliger Konkurrenz gegenüber. Das hatte auch Einfluss auf die akademische Welt. Man kann die politische Theorie, auch die politische Praxis des 20. Jahrhunderts sehen als ein Konflikt zwischen den Werten der Freiheit und Werten der Gleichheit. Rawls gibt der Marktwirtschaft zwar erklärtermaßen den Vorzug, dennoch beinhaltet seine Theorie einen gewissen Ausgleich beider Ideologien. Das zeigt sich vor allem bei seinen Gerechtigkeitsgrundsätzen. Das sind übrigens jene Grundsätze, auf die sich die Mitglieder hinter dem Schleier des Nichtwissens konkret einigen würden. Der erste Gerechtigkeitsgrundsatz lautet, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft weitgehende Freiheitsrechte haben. Dazu gehören vor allem Rede- und Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Unverletzlichkeit der eigenen Person. Solche Rechte sind in den westlichen Gesellschaften üblicherweise durch die Verfassung garantiert. Rawls ist der Meinung, dass diese Freiheitsrechte auch im Namen des Gesamtwohls nicht eingeschränkt werden dürfen. Ein Gedanke, der auf Immanuel Kant zurückgeht, auf den Rawls sich häufig beruft. Ottfried Höffe erklärt an einem Beispiel, was damit gemeint ist. Eine sehr angespannte Situation, weil ein Mörder rumläuft, man ihn noch nicht kennt. Und dann nimmt man jemanden, greift man ihn auf, behauptet, er habe den Mord begangen und auf diese Weise die Öffentlichkeit zu beruhigen. Da sagt Rawls, man darf keinen Einzelnen zum Opfer des Gesamtwohlmachens oder positiv gesagt, jede einzelne Person hat unverletzliche Rechte, die nicht auf dem Altar eines Gemeinwohls oder Kollektivwohls geopfert werden dürfen. Damit macht Rawls deutlich, dass er den Utilitarismus, das damals in den Geistes- und Sozialwissenschaften vorherrschende ethische Prinzip, ablehnt. In der Theorie der Gerechtigkeit schreibt er, das erstaunliche Merkmal der utilitaristischen Gerechtigkeitsvorstellung ist nun, dass es keine Rolle spielt, wie diese Summe der Befriedigungen über die einzelnen Menschen verteilt ist. Nach dem Utilitarismus wäre es prinzipiell in Ordnung, das Wohl eines Einzelnen zugunsten des Kollektivs einzuschränken. also jemanden ins Gefängnis zu sperren, damit sich die Bevölkerung sicherer fühlt. Es geht darum, das Wohl des Kollektivs zu maximieren, zur Not auch gegen die Interessen eines Einzelnen. Bekanntester Vertreter dieser Disziplin ist John Stuart Mill. Rawls ist dagegen der Meinung, dass der Gedanke von Immanuel Kant von der größtmöglichen Freiheit des Einzelnen viel eher unserer Vorstellung von Gerechtigkeit entspricht. Soweit zur Freiheit. Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz, auf den sich die Mitglieder hinter dem Schleier des Nichtwissens einigen, betrifft die Gleichheit der Menschen, oder besser gesagt, ihre Ungleichheit. Er besagt, dass Unterschiede in einer Gesellschaft grundsätzlich erlaubt sind. Allerdings, und das ist die bedeutende Einschränkung, nur wenn davon letztlich alle Mitglieder der Gesellschaft profitieren. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, etwa verschiedener Reichtum oder verschiedene Macht, sind nur dann gerecht, wenn sich aus ihnen Vorteile für jedermann ergeben, insbesondere für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Für ihn sind das vor allem die ungelernten Hilfsarbeiter, verdienen die mehr, und zwar relativ mehr, in einer marktwirtschaftlichen Ordnung oder in einer sozialistischen Ordnung. Und wenn das erste zutrifft, dann soll es auch möglich sein, dass es zwischen den Reichsten und den Ärmsten Unterschiede gibt. Noch eine zweite Einschränkung macht Rawls, nämlich, dass die begehrten Positionen in einer Gesellschaft für alle zugänglich sein müssen, die entsprechend begabt und ehrgeizig sind. Jeder soll eine faire Chance bekommen, unabhängig von Herkunft oder Einkommen der Eltern. Auch wenn es in der Theorie der Gerechtigkeit eine Ordnung der Grundsätze gibt, in der die Freiheit vor der Gleichheit kommt, bekannt wird Rawls vor allem für sein Eintreten für die sozial Benachteiligten. Was auch daran liegt, dass es zu dieser Zeit so etwas wie einen Sozialstaat in den USA noch gar nicht gibt. Das, was in Europa, von Westeuropa, auch Nordeuropa, längst selbstverständlich geworden war, war in den USA weder in der Gesetzgebung noch in der politischen Praxis und der öffentlichen Debatte vorherrschend. Und dort hat Rawls dann einen großen Einfluss gehabt. Er selbst gehörte übrigens nicht zu den Benachteiligten der Gesellschaft, ganz im Gegenteil. John Bordley Rawls wird 1921 in Baltimore im US-Staat Maryland geboren, als zweites von 5 Kindern. Seine Familie ist wohlhabend und angesehen in der Stadt. Sein Vater, William Lee Rawls, arbeitet als Anwalt in einer Kanzlei und gilt zeitweise sogar als Kandidat für den Senat der Vereinigten Staaten. Seine Mutter, Anna Abel Stump, die übrigens deutsche Wurzeln hat, ist politisch aktiv und engagiert sich für die Gleichberechtigung von Frauen. Rawls studiert in den 1940er Jahren Philosophie an der Princeton University, wobei er während des Zweiten Weltkrieges als Soldat 3 Jahre lang im pazifischen Raum kämpft. Nach einem Besuch des von der Atombombe zerstörten Hiroshima in Japan beendet er allerdings seine militärische Karriere. Er verlässt die Armee im untersten Dienstrang eines Privates und widmet sich wieder seinen Studien. 1949 heiratet er Margaret Warfield Fox. Die beiden haben zusammen 4 Kinder. Ein Jahr später schließt Rawls seine Promotion über die moralische Beurteilung menschlicher Charakterzüge ab. Weggefährten beschreiben Rawls als sehr freundlichen und integren Menschen. Susan Neiman, die bei ihm in politischer Philosophie promoviert hat und bis zu seinem Tod im Jahr 2002 mit ihm befreundet war, erinnert sich gern an ihn. Er war nicht nur ein großer Moraltheoretiker, er war bekannt dafür, dass er wirklich ein moralischer Mensch war, der nach seinen Grundsätzen lebte. Rawls ist bei Studenten und Kollegen äußerst beliebt. Er hat viele eingeladen, mit ihm im kleinen Kreis zu diskutieren, wobei er sich immer Notizen machte. Uneitel und vor allem sehr bescheiden, mit diesen Worten beschreiben ihn die meisten, die ihn kennengelernt haben. Trotz seines Einflusses und seiner Professur in Harvard scheint ihm die eigene Inszenierung fremd. Vielmehr ist er im Umgang mit anderen Menschen zurückhaltend, fast schon scheu. Ihm in seinen Vorlesungen zu folgen sei nicht immer einfach gewesen, erinnert sich Neiman. Ein großer, eloquenter Redner war er nicht gerade. Auch neigte Rawls zum Stottern, wenn er angespannt war. Aus aktuellen politischen Debatten hält Rawls sich weitgehend raus. Sehr zum Bedauern seiner Kollegen, denn er gilt nicht nur als Kenner der abendländischen Moralphilosophie, sondern auch von historischen Zusammenhängen. Wobei, einmal hat er sich doch zu Wort gemeldet, Aber da ist er leider nicht gehört worden. Der hat einen Leserbrief an die New York Times geschrieben, anlässlich der 50. Jahrestag von Hiroshima. Und der Brief wurde nie gedruckt. John Rawls, der wohl einflussreichste politische Philosoph des vorigen Jahrhunderts, schreibt einen Leserbrief, der dann noch nicht mal gedruckt wird. Susan Neiman kann sich nur einen einzigen Grund dafür vorstellen. Bestimmt, weil der Redakteur nicht wusste, wer Rawls war. Dass Rawls Leserbrief keine Beachtung fand, lag womöglich daran, dass sein philosophisches Werk zwar ausgesprochen einflussreich war, er als Person aber dagegen kaum in Erscheinung getreten ist. Öffentliche Auftritte in den Medien hat er so gut es ging gemieden. Sogar Auszeichnungen lehnte er weitgehend ab. Darunter auch den Kyoto-Preis, der mit einigen $100.000 dotiert ist. Der Kyoto-Preis gilt neben dem Nobelpreis als eine der begehrtesten Auszeichnungen für Wissenschaftler. Einmal gab es einen Anruf aus Japan, ob er den Kyoto-Preis annehmen würde. Und seine Frau war etwas unsicher, weil sie hat gelernt, alles abzusagen. Sie sagte, vielleicht warte mal, ich frage. Und er wollte wissen, was damit verbunden wäre, wenn er das annehme. Und als sie dann sagte, na ja, es gibt ein Abendessen mit dem Kaiser, hat er gesagt, nee, also er ist gegen Aristokratie und er hat den Preis abgelehnt. Aristokratie, Kastensysteme, großzügige Erbschaften, solche Privilegien qua Geburt widersprechen seinen Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft. Dem würden wohl viele zustimmen. Das Besondere bei Rawls aber ist, dass er auch Talent, gutes Aussehen oder Intelligenz dazu zählt. In der Theorie der Gerechtigkeit schreibt er, niemand hat seine besseren natürlichen Fähigkeiten oder einen besseren Startplatz in der Gesellschaft verdient. Die Menschen brauchen sich diesen Zufällen nicht zu unterwerfen. Eine Gesellschaft, die gerecht sein will, müsse die Zufälle und die Willkür der Natur ausgleichen, meint Rawls. Es wird vermutet, dass diese Sichtweise auch mit einem traumatischen Erlebnis in seiner frühen Kindheit zu tun hat. Er würde, das weiß man jetzt auch nach seinem Tod, sehr tief davon beeinflusst, dass zwei seiner Brüder sind an Kinderkrankheiten gestorben, die er auch hatte, aber woran er nicht gestorben ist. Und das ist natürlich so ein Urerlebnis, das Leben ist unfair. Ja, die Natur ist unfair. Und es liegt an den Menschen, eine gesellschaftliche Struktur so zu schaffen, dass man möglichst wenig Kontingenzen hat. Wenig Kontingenzen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Lebensweg eines Menschen nicht von Geburt an vollständig festgelegt ist, zum Beispiel durch Herkunft, Aussehen oder Gesundheit. Weil wir mit wirklich unterschiedlichen Begabungen ausgestattet werden. Und Rawls meinte, das soll keine Rolle spielen dafür, wie gut wir in einer Gesellschaft leben. Gerechtigkeit ist zeitlebens das bestimmende Thema von Rawls philosophischen Arbeiten. Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, sowie die Wahrheit bei Gedankensystemen. Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende Theorie muss fallen gelassen oder abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist. Ebenso müssen noch so gut funktionierende und wohl abgestimmte Gesetze und Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. Im fortgeschrittenen Alter befasst sich Rawls stärker mit der Frage, wie Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit zu einem Konsens kommen können. Diesem Thema widmet er sich vor allem in seinem zweiten großen Werk mit dem Titel »Politischer Liberalismus«, das 1993 erschienen ist. Er geht darin auf den Pluralismus an Lebensentwürfen ein, der in vielen modernen Demokratien Realität ist. Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen religiösen Überzeugungen kommen zusammen, sodass es eine Vielfalt an Auffassungen über das Gute und Gerechte gibt. Rawls ist überzeugt, dass ein gutes Zusammenleben gelingen kann. Entscheidend sei, dass es für alle einen festen Bestand an Regeln und Institutionen gibt. Dazu gehört, dass alle Mitglieder der Gesellschaft umfassende Freiheitsrechte haben. Auch Meinungen, die den Staat oder diese Regeln selbst in Frage stellen, muss die Gesellschaft tolerieren. Keinesfalls rechtfertigt das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder des Wahlrechts. Der einzige legitime Grund, Freiheitsrechte einzuschränken, sei eine substanzielle Gefährdung dieser Freiheit selbst. Rawls wird vor allem wegen dieser umfassenden Freiheitsrechte dem politischen Liberalismus zugerechnet. Mit einer gewissen egalitären Komponente. Denn Rawls fordert auch Chancengleichheit und einen gewissen sozialen Ausgleich zwischen den Schichten. Denn nur dann ist es nach seiner Vorstellung gerechtfertigt, dass es unterschiedliche Positionen, also Arme und Reiche, Bankmanager und Hilfsarbeiter in der Gesellschaft gibt. Gerade um diesen letzten Punkt wird in aktuellen Debatten immer wieder gerungen. Was zeigt, wie treffend Rawls unsere Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft abgebildet hat. Ist es zum Beispiel gerecht, dass ein Bankmanager das 50-fache seiner Angestellten verdient? Dass Erben von Unternehmen fast keine Steuern zahlen? Dass Kinder aus Arbeitermilieus es trotz Begabung nur selten an eine Universität schaffen? Oder allgemeiner gefragt, ist es gerecht, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet? Nicht nur hierzulande, sondern weltweit? Ich glaube, Rawls hätte sich gefreut darüber, dass die Diskussion über die Ungleichheit jetzt international über weite Teile der Gesellschaft wieder entfacht worden ist. Sie hörten John Rawls, Vordenker einer gerechten Gesellschaft, von Maike Broska. Es sprachen Christian Baumann, Beate Himmelstoß und Heinz Peter. Technik: Christian Schimmöller. Regie: Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.